Mein Herz ist leer, die wilden Wogen kommen und gehen. Ein Hörstück von Werner Fritsch nach Haikus von Santoka Taneda. Wasser aus dem Haar, Wasser aus dem Mund meiner toten Mutter. Sake und Weiber, mein Vater, Sake, sein Sohn. Der Strick aus Hanf, mein toter Bruder. Ehestreit, Nacht, Spinnbaum herab. Auf pfeilgeraden Schienen in lodernder Sonne. Der Zug hielt. Alles in allem ist es allein am besten Gräser. Ich kann Sake nicht aufgeben. Die knospenden Bäume, das knospende Gras. Still zieh ich die Strohsandalen an. Mein Mönchsgewand schaut schon zerlumpt aus. Frühling. Mit leerem Magen gehe ich allein. Spiegelbilder von Bäumen. Spiegelbilder von Wolken. Eine tote Katze im Fluss. Junge Männer marschieren los. Das Grün der Berge in größter Pracht. Feucht vom Morgentau bin ich unterwegs. Frühling. Ich gehe jetzt. Mit meiner Bettelschale bis ans Ende. Tiefer. Und tiefer noch gehe ich hinein in die Berge. Grün, trunken und es wird noch grüner. Allein sehe ich dem Mond zu, beim Untergehen hinter den Bergen. Wenn ich gehe, Butterblumen. Wenn ich sitze, Butterblumen. Guck, morgen werd ich den Berg überqueren. Im tiefen Gras Schreie eines Frosches von der Schlange verschlungen. Eine namenlose Blume opfere ich, Butter. Wasser geschöpft, zum Mond emporgehoben, leuchtet. Mich kümmert's nicht, wenn es regnet. Es regnet. In Glück oder Trauer, Unkraut wächst und wächst. Aus und fiel. Die Berge stehen noch. Das grüne Gras, ich kehr barfuß zurück. total ausgeruht, öffne ich meine Augen. Frühling. Ich öffne das Fenster. Frühling. Frühling ist hier und meine Küche wird voller Vorräte sein. Durch meinen Körper strömt die Güte der Berge, des Wassers guter Geschmack. In der Klause allein kommt das Herz zur Ruhe, bleibt der Klang des Wassers. Eingenickt besucht mich mein Sohn im Traum. Ja, Gerto. Naniara. Zaiteiru. Mutter, ich teile die weißen Nudeln, geopfert an deinem Gedächtnistag. Nach der Gesundung rasiere ich meinen Bart. Was für tiefe Falten! Sogar der Klang der Regentropfen ist älter geworden. Dies bisschen Asche ist alles, was bleibt von meinem Tagebuch. Ich sehe die Samen im Sonnenlicht vor der Reise. Der Himmel tötet mich nicht. Er lässt mich Gedichte schreiben. Voll Schweiß, mein Nabel, Tropf nass im Kreuz, geh ich los. Schritt für Schritt übernehme ich die Last meines toten Vaters. Der Berg wird dunkel. Ich höre seine Stimme. Libellen sammeln sich auf meinem Hut. Ich gehe nicht allein. Trinke Wasser, lasse Wasser, gehe weiter. Trübes Wasser, fließt es weiter? Wird es klar. Fliegen erschlagend, Mücken erschlagend, erschlag ich mich selbst. Den ganzen Tag sprach ich nicht. Der Donner der Wogen, Das Mondlicht dringt in meinen leeren Magen. Im Glanz des Mondlichts liegt ein Boot. Da werde ich schlafen. Schließlich kommen der Mond und ich an in Tokio. Plopp. Der Zahn fiel grad raus. Fahrstuhlfräulein fährt hoch, fährt runter. Aus dem Radio kommt ein Lied aus meiner Heimat. Das lange schwarze Haar der Geishas zerzaust die salzige Brise. Eine Frau auf der Treppe im Regen pfeift sich selbst. Die Sutras singen. Ich kann die Jazzmusik nicht abschalten. Unter Mittsommerhimmel schreit ein Baby um die Mittagszeit. Meine Bettelschale wie eine Waffe während der 6-Uhr-Sirene. Das Leuchten des Mondes weiß es, wo die Bomben fallen. Schweiß tropft auf die weißen Ohren. Wird ein Fest ausgerichtet, wenn sie zurückkommen, als Knochen. Die Luftschutzsirenen heulen, heulen, rote Persimonen. Jeden Tag treffen wir beides, Dämonen. Und Butters. Die staubigen Steine rollen und rollen. Kein Wirtshaus heute Nacht. Der Mond zeigt den Weg. Schlafe auf dem Boden, früher oder später in Frieden, wie ein Stück Dreck. Bergstelle. Mach den Regen still. Für die Berge, für den Himmel, das Herz-Sutra. Wasserlassend schaue ich hinab aufs schlafende Dorf. Überall Feuerfliegen. Ich bin zurückgekommen in mein Geburtsdorf. Ich sitze in der Mitte meiner Muttersprache. Den Grasweg hinab geht's zu den Gräbern. Ich opfere Weihrauch auf der Taneda-Totentafel, das ist alles. Nichts bleibt vom Haus meiner Geburt. Feuer fliegen. Im Brüllen der Brandung. Mein Geburtsort, ferner und ferner. Und gefallene Blätter zusammen weggefegt. Es ist genug. Ich kehre und kehre. Sonnenuntergang. Des Pflügers Schatten wird länger. Wo die Laus, die ich fing, ist so warm. Nun bin ich allein. Schwalben fliegen fort. Von nun an wird Wasser noch feiner schmecken. Jeden Tag zerrissener, jeden Tag mehr in Fetzen, meine Mönchsmontur. Orientierungslos gehe ich zwischen verdorrtem Gras. Breite gefallene Blätter aus, schlafe drauf. Oh, der Berge Schönheit. Glücklich, trunken. Blätter fallen. Nichts mehr zu essen. Der Sonnenaufgang. Jetzt. Auf schöner Straße, zu schönem Gebäude. Es ist ein Krematorium. Jetzt stehe ich hier, wo das Blau des Ozeans endlos ist. Meine heiße Quelle. Allein baden, allein schlafen. Splitternackt lasse ich mich von der Sonne bestaunen. Das war mein Gesicht im kalten Spiegel. Wasserlibellen, auch ich. Alle fließen wir dahin. Auf meinem Weg durch die gefallenen Blätter hatte ich einen guten Schiss. Ich sitze in der verdorrten Schönheit des wilden Grases. Alles in allem ist es traurig, allein zu sein. Das trockene Gras. Alles in allem ist es gut, allein zu sein. Das wilde Gras. Meine Stimme erhebend über den Wind, Bodhisattva des Mitgefühls. Lieber Leim, und das Gras ist grün, so grün. Dieser Klang. Regen. Ein Stein als Kopfkissen. Träume ich mich zu den Wolken empor. Dunkle Wolken kommen und gehen. Trinke klares Wasser und geh weiter. Die lange Nacht, noch länger durch Hundegebell. Stocksteif wach ich auf, stocksteif steh ich auf, Liebe. Eine Schlange sonnt sich, kriech zurück in dein Loch. Schönheit des Sonnenuntergangs. schert sich nichts ums Alter. Der Mond geht auf. Ich warte auf nichts. Weiter und weiter gehe ich. Zwischen blühenden Blumen. Endlos. Durstig. Im Donner des Wasserfalls. Manchmal höre ich auf zu betteln und starre in die Berge. Langsam falle ich in Ruin. Ich bin nun wirklich ein Bettler. Selbst in meine Bettelschale prasseln Tage. Blut im Urin. Wie lang werde ich noch unterwegs sein? dein müde kehr ich zurück zu meiner Hütte. So tröpfelt er langsam seinem Ende zu. Mein Herbst. Wann werde ich sterben? Ich pflanze Sämlinge. Menschen versammeln sich um einen Toten. Keine Wolke am Himmel. Eine frostige Nacht. Wo werde ich schlafen? Nun verkaufe ich meine Lumpen und kaufe etwas Sake. Winter, Regen. Gehe durch Dialekte, die ich nicht verstehe. Kleine Butterstatue, vom Regen nass. Heil der Menschen. Leichtes Fieber durch Herumirren im Sturm, Winterhimmel, ferne Träume zerschmettert und verflossen. Mond, Berge auf dieser Reise, bin ich krank geworden. Ohne Gedanken gehe ich in einen Wald toter Bäume. Kein Weg. Nur die Luise. Schnee fällt. Werde trunken. Du hörst alle Arten Stimmen. Dämmerung, der Klang des Briefs im Postkasten. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, Schnee fällt. In meiner Hütte brennt eine Kerze. Schnee fällt auf gefallenen Schnee. Still. Tanz der Schmetterlinge. Tag. Selbstporträt. In Fetzen gehüllt. Und ich habe Reis, Bücher, Tabak. Eine Lüge erzählt und schon erscheint ein einsamer Mond. Mein Leben aus Widersprüche, vom Wind zerrissen. Das leuchtende Schnee füllt das Haus mit Stille. der Klut des Lebens. Weinen oder lachen? Trink den letzten Sake aus. Hör den Wind. Sake auf die Erde geschüttet. Ich wollt, wir wären zusammen. Nur die Brise aus den Bergen in der Sturmglocke macht mir Lust zu leben. Zwischen Leben und Tod fällt Schnee. Mein Herz ist leer, die wilden Wogen kommen und gehen. Ein Hörstück von Werner Fritsch nach Haikus von Santoka Taneda. Es sprachen Michael Altmann und Kaye. Komposition Miki Jui, Ton und Technik Thomas Monajan und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Gerald Michel, Regie Werner Fritsch. Produktion Deutschlandradio Kultur mit Radio Bremen 2016.